Wenn Sie meinen Bruder verhaften lassen, sagte Columba, so wird das halbe Dorf seine Partei ergreifen. Und dann könnten Sie eine hübsche Knallerei erleben. Herr Präfekt, sagte Orso, ich kündige Ihnen an. Das ist keine leere Redensart. Falls Monsieur Baricini seine obrigkeitlichen Befugnisse missbrauchen sollte, um mich verhaften zu lassen, so werde ich mich gewaltsam zur Wehr setzen. Vom heutigen Tage an, erklärte der Präfekt, ist Monsieur Baricini von seinem Amte suspendiert. Ich hoffe allerdings, dass es ihm gelingen wird, sich zu rechtfertigen. Hören Sie, Monsieur de la Rebia, ich nehme Anteil an Ihrem Geschick. Was ich von Ihnen verlange, ist wenig. Halten Sie sich ruhig zu Hause, bis ich von Corte zurück bin. Das wird in 3 Tagen der Fall sein. Ich komme mit dem Staatsanwalt zurück und gemeinsam werden wir dann diese traurige Geschichte zu entwirren suchen. Versprechen Sie mir, sich bis dahin jeder feindseligen Handlung zu enthalten? Ich kann es nicht versprechen, Monsieur, falls, wie ich vermute, Orlanduccio mich zum Zweikampf herausfordert. Wie, Monsieur de la Rebia? Sie, ein französischer Offizier, wollen sich mit einem Manne duellieren, den Sie einer betrügerischen Handlung für fähig halten? Ich habe ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt, Monsieur. Ja, aber wenn Sie einen Galeerensträfling ins Gesicht geschlagen hätten und er verlangte Satisfaktion von Ihnen, würden Sie sie ihm geben? Also, Monsieur Orso. Doch ich will meine Bitte noch ermäßigen. Suchen Sie Ihrerseits wenigstens Orlanduccio nicht weiter zu provozieren. Ich erlaube Ihnen den Zweikampf, falls der andere Sie dazu herausfordert. Das wird er ganz bestimmt tun, Herr Präfekt. Aber ich verspreche Ihnen, ihn nicht etwa durch weitere Ohrfeigen zu diesem Vorhaben noch anzuspornen. Was für ein Land, was für ein Land, wiederholte der Präfekt, mit großen Schritten im Zimmer auf- und abgehend. Oh, wann werde ich endlich das Glück haben, nach Frankreich zurückversetzt zu werden? Herr Präfekt, sagte mit ihrer sanftesten Stimme Columba, der Tag ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Möchten Sie uns nicht die Ehre erweisen, mit uns das Mittagsmahl zu nehmen? Der Präfekt konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. Ich bin schon allzu lange bei Ihnen geblieben. Das könnte als Parteilichkeit missdeutet werden. Oh, dieser verdammte Grundstein, den ich legen soll. Nein, ich muss jetzt weg. Ich fürchte, dass Sie heute großes Unheil angestiftet haben, Mademoiselle de la Rebia. Wenigstens werden Sie doch die Überzeugung gewonnen haben, Herr Präfekt, dass meine Schwester von der Berechtigung Ihres Verdachtes tief durchdrungen ist. Ja, ich darf vielleicht vermuten, dass Sie selbst diesen Argwohn für sehr begründet halten. Adieu, Monsieur, sagte der Präfekt mit einer Bewegung des Abschieds. Ich werde dem Gendarmeriewachtmeister Weisung geben, Ihr Handeln genau im Auge zu behalten. Als der Präfekt das Haus verlassen hatte, sagte Columba zu ihrem Bruder, Orso, ihr seid ja nicht auf dem Festlande. Orlanduccio will von euren ritterlichen Zweikämpfen nichts wissen. Und außerdem verdient dieser Elende nicht den Tod eines ehrlichen Mannes. Columba, du bist ein tapferes Mädchen. Lass mich die kleine Hand küssen, die mich so energisch vor einem Messerstich bewahrt hat. Aber für gewisse Dinge hast du nicht das geringste Verständnis. Bereite uns etwas zu essen. Und sobald der Präfekt sich auf die Reise gemacht hat, schick mir die kleine Kelina, die sich der Aufträge, die man ihr gibt, so gewandt zu entledigen weiß. Sie soll mir einen Brief besorgen. Während Columba die Vorbereitungen zum Mittagessen traf, ging Orso in seine Kammer hinauf und schrieb folgendes Billett. Sie wünschen gewiss ebenso lebhaft wie ich, dass möglichst bald ein Zusammentreffen von uns erfolge. Ist es Ihnen passend, morgen früh 6 Uhr im Tale von Aquaviva? Ich bin besonders geschickt mit der Pistole und deshalb möchte ich Ihnen diese Waffe nicht vorschlagen, aber man sagt, Sie verständen gut mit dem Gewehr umzugehen. Versehen wir uns also jeder mit einer doppelläufigen Flinte. Ich werde von einem Bewohner unseres Dorfes begleitet sein. Falls Ihr Bruder Sie begleiten will, so bringen Sie einen zweiten Zeugen mit und lassen Sie mich's vorher wissen. Nur in diesem Fall werde auch ich mit 2 Zeugen kommen. Orso Antonio de la Rebia. Nachdem der Präfekt sich eine Stunde lang beim Adjunkten des Amtmannes aufgehalten hatte und dann noch für ein paar Minuten bei den Baricini eingetreten war, machte er sich von einem einzigen Gendarmen begleitet nach Corte auf den Weg. Eine Viertelstunde später brachte Kelina den oben wiedergegebenen Brief in das feindliche Haus und übergab ihn zu eigenen Händen des Orlandoccio. Die Antwort ließ sehr lange auf sich warten. Sie traf erst in der Abendstunde ein. Sie war von dem alten Baricini unterzeichnet und teilte dem Briefschreiber mit, dass der an Orlandoccio gerichtete Drohbrief dem Staatsanwalt übergeben werden würde. Im Bewusstsein unserer gerechten Sache, so schloss der alte Advokat, warte ich ab, bis das Gericht sein Urteil über ihre Verleumdungen gesprochen hat. Mittlerweile erschienen von Colomba herbeizitiert 5 oder 6 Schäfer, um den Turm der Della Rebbia als Besatzung zu dienen. Trotz Orsos Einspruch wurden die auf den großen Platz gehenden Fenster mit Schießschachten versehen, und während des ganzen Abends kamen Leute aus dem Dorfe, um ihnen ihre Hilfsbereitschaft zu versichern. Es traf sogar ein Brief von dem Räubertheologen ein, der in seinem und Brandolaccios Namen feierlich versprach, einzugreifen, falls der Amtmann die Gendarmerie zu irgendwelchen Aktionen zu benutzen versuche. Dieser Brief hatte folgende Nachschrift. Darf ich fragen, was der Herr Präfekt von der ausgezeichneten Erziehung denkt, die mein Freund Brandolaccio dem Hunde Brusco angedeihen lässt? Nächst Kilina gibt es keinen besseren Schüler und niemanden, der glücklichere Anlagen verriete. Der folgende Tag verlief ohne offene Feindseligkeiten. Auf beiden Seiten hielt man sich in der Defensive. Orso ging nicht aus dem Hause und das Heim der Baricini blieb fortwährend geschlossen. Man sah die 5 oder 6 Gendarmen, die als Garnison in Pietranera belassen waren, auf dem Platze oder in der Umgebung des Dorfes umherflanieren, unter Assistenz des Flurschützen, der die Ortsmiliz repräsentierte. Der Adjunkt blieb ununterbrochen mit der Amtsschärpe bekleidet. Doch außer den beiderseitigen Schießschachten wies nichts auf kriegerische Ereignisse hin. Nur einem Kenner korsischer Verhältnisse wäre es aufgefallen, dass abends auf dem Platze unter der immergrünen Eiche kein einziger Mann sichtbar wurde, sondern eine rein weibliche Gesellschaft sich zu lokalkritischen Diskussionen zusammenfand. Zur Stunde des Nachtmahls zeigte Colomba ihrem Bruder mit froher Miene einen Brief, den sie von Miss Neville erhalten hatte. »Liebe Signorina Colomba, wie glücklich bin ich, aus einem Brief Ihres Bruders zu ersehen, dass aller Zwist zu Ende ist. Ich gratuliere Ihnen vielmals dazu. Meinem Vater ist, seitdem er nicht mehr mit Ihrem Bruder über Krieg und Jagd plaudern kann, Ajaccio so langweilig geworden, dass wir uns entschlossen haben, noch heute abzureisen. Die Nacht gedenken wir, bei Ihrer Verwandten zu verbringen, an die Sie uns freundlicherweise empfohlen haben, und übermorgen gegen 11 werde ich Sie um eine Probe von jenem Ziegenkäse bitten, der bei Ihnen so viel besser sein soll als in der Stadt. Inzwischen verbleibe ich mit vielen Grüßen, Ihre Freundin Lydia Neville.« »Meinen zweiten Brief hat sie also nicht erhalten«, rief Orso erregt. »Ihr seht aus dem Datum des Ihrigen, dass, als euer Brief in Ajaccio eintraf, Miss Lydia schon unterwegs gewesen sein musste. Ihr habt ihr gewiss geschrieben, sie solle nicht kommen. Ich teilte ihr mit, dass wir uns hier in einer Art Belagerungszustand befänden und dass unsere Situation für Besucher kaum viel Verlockendes haben könnte. Ach, diese Engländer sind komische Leute. Damals, als ich eine Nacht in Miss Lydias Zimmer verbrachte, sagte sie zu mir, dass sie untröstlich sein würde, wenn sie Korsika verlassen müsste, ohne eine richtige Vendetta miterlebt zu haben. Wenn ihr wolltet, Orso, könnte man ihr das Schauspiel eines Angriffs auf die Baricini-Festung bieten. Meint ihr nicht auch? Weißt du, Colomba, sagte Orso, dass es eine frappante Dummheit von der Natur war, dich zu einem Mädchen zu machen? Du hättest einen ausgezeichneten Feldherrn abgegeben. Vielleicht. Auf jeden Fall will ich jetzt meinen Ziegenkäse ansetzen. Das wäre überflüssig. Wir müssen Ihnen jemanden entgegenschicken, der Sie von der Lage unterrichtet und Ihnen vom Weiterreisen abrät. Oh, bei diesem Wetter wollt ihr einen Boten aussenden, damit ein angeschwollener Wildbach ihn mit sich fortreiße samt eurem Sendschreiben? Wie leid tun mir doch die armen Banditen in solcher Gewitternacht. Ein Glück nur, dass ihre Kapuzenmäntel wetterfest sind. Wisst ihr, was ihr tun solltet, Orso? Wenn das Gewitter aufhört, so macht euch selbst zur früher Morgenstunde auf den Weg, sodass ihr bei unserer Verwandten seid, bevor die englischen Freunde aufgebrochen sind. Das kann euch nicht schwerfallen, denn Miss Lydia liebt es sehr lange zu schlafen. Ihr würdet den Freunden alles erzählen, was sich bei uns zugetragen hat, und, falls sie dennoch darauf bestehen zu kommen, nun, so sagt ihnen, dass wir sie mit großer Freude empfangen würden. Orso stimmte diesem Vorschlag gerne zu. Und Columba sagte nach kurzem Schweigen, »Ihr glaubt vielleicht Orso, dass es mir nicht ernst gewesen sei, als ich von einem Angriff auf das Baricini-Haus sprach. Aber bedenkt nur, dass wir durchaus in der Übermacht wären, mindestens 2 gegen 1. Seitdem der Präfekt den Amtmann seiner Stellung enthoben hat, sind alle Männer des Dorfes auf unserer Seite. Wenn wir wollten, könnten wir Frikassee machen aus der ganzen feindlichen Sippschaft. Man könnte die Sache folgendermaßen in Gang bringen. Wenn ihr einverstanden wäret, ginge ich an den Brunnen und sagte allerlei Spöttisches über ihre Weiber. Dann kämen die Männer aus dem Hause. Vielleicht, denn sie sind ja so feige. Vielleicht schössen sie durch ihre Schießschachten auf mich. Sie würden mich nicht treffen. Damit wäre die Sache ins Geleise gebracht. Sie hätten sich als die Angreifenden verraten. Umso schlimmer für sie, wenn sie dann besiegt sein würden. Wer kann in einem Zusammenstoß die herausfinden, denen ein guter Schuss gelungen ist? Glaubt eurer Schwester, Orso. Die Schwarzrobenmänner werden einen Haufen Papier verschmieren und ein unendliches Geschwätz anheben, aber es wird nichts dabei herauskommen. Oh, wenn der Präfekt den Vincentello vorhin nicht mit seinem Körper gedeckt hätte, wäre schon einer von der Verbrecherbande ins Jenseits befördert. Alle diese Gedanken wurden mit derselben kaltblütigen Ruhe vorgebracht, mit der die Sprecherin sich über das Ansetzen des Ziegenkäses geäußert hatte. Orso betrachtete seine Schwester mit einer Bewunderung, in die ein Gefühl von Angst sich mischte. »Meine zarte Columba«, sagte er, sich vom Tische erhebend, »ich beginne zu fürchten, dass du der Teufel in Person bist. Aber sei ruhig. Falls es mir nicht gelingt, die Baricini an den Galgen zu bringen, werde ich ein anderes Mittel zu finden wissen, mit ihnen fertig zu werden. Heiße Kugel oder kaltes Eisen. Du siehst, dass ich das Korsische nicht verlernt habe.« »Die rascheste Methode wäre die beste«, sagte Columba seufzend. »Welches Pferd gedenkt ihr morgen früh zu nehmen, Orsanton?« »Den Rappen. Warum fragst du danach?« »Weil ich ihm Gerste geben will.« Als Orso sich in seine Schlafstube zurückgezogen hatte, gebot Columba der Magd und den Hirten, sich zur Ruhe zu legen. Sie selbst blieb in der Küche bei ihrem Ziegenkäse. Von Zeit zu Zeit hob sie lauschend den Kopf und schien ungeduldig zu erwarten, dass ihr Bruder zu Bett gegangen sei. Als sie ihn endlich eingeschlafen glauben konnte, nahm sie ein Messer, prüfte es auf seine Schärfe, zog grobe Schuhe an ihre kleinen Füße und begab sich, ohne das leiseste Geräusch zu machen, in den Garten. Der Garten, von Mauern umschlossen, stieß an ein ziemlich ausgedehntes Terrain, das von Hecken eingezäunt war. Dorthin wurden die Pferde getrieben, denn Pferdeställe gibt es auf Korsika kaum. Für gewöhnlich lässt man die Tiere frei ins Feld laufen, wobei es ihrer Intelligenz vorbehalten bleibt, sich irgendwo Nahrung sowie Schutz gegen Regen und Kälte zu suchen. Columba öffnete die Gartentür und schlich mit der gleichen indianerhaften Behutsamkeit ins Innere der Umzäunung. Durch ein leises Pfeifen lockte sie die Pferde zu sich heran. Sie waren gewohnt, von ihr Brot und Salz zu erhalten. Als der Rappe herangekommen war, packte sie ihn heftig an der Mähne und versetzte ihm mit ihrem Messer einen Schnitt ins Ohr. Das Pferd tat einen furchtbaren Satz und rannte mit gellenden Schmerzenslauten davon. Von ihrem Tun befriedigt, ging Columba in den Garten zurück. In diesem Augenblick öffnete Orso das Fenster seines Zimmers und rief hinaus, wer ist da? Gleichzeitig hörte sie, wie er den Hahn seines Gewehres spannte. Zum Glück für sie lag die teilweise von einem großen Feigenstrauch bedeckte Gartentür völlig im Dunkeln. Hastig schloss sie die Tür, und an den Mauern entlang schleichend, wobei ihr schwarzes Kleid mit dem Laubwerk des Spaliers zu einer einzigen Finsternis verschmolz, gelangte sie wohlbehalten in die Küche zurück, wenige Sekunden bevor Orso dort erschien. »Was gibt's?« fragte sie ihn. »Es kam ihr vor«, antwortete Orso, »als ob die Gartentür geöffnet worden wäre.« »Unmöglich, der Hund würde gebellt haben, aber wir können ja nachsehen.« Orso untersuchte den Garten nach allen Richtungen. Er überzeugte sich, dass die äußere Tür gut verschlossen war und musste, etwas beschämt über den falschen Alarm, den er gegeben, den Rückzug in seiner Kammer antreten. »Es freut mich, Bruder«, sagte Columba, »dass ihr vorsichtig zu werden beginnt. Eure Lage erfordert es dringend.« »Ein Resultat deiner Erziehung«, antwortete Orso. »Gute Nacht.« Mit dem ersten Morgengrauen war Orso zum Aufbruch bereit. Sein Kostüm stellte ein Stilgemisch dar zwischen einer auf das Wohlwollen von Damenaugen berechneten Eleganz und jener Vorsicht, wie sie gegenüber den Zwischenfällen der Vendetta unerlässlich ist. In einen blauen Rock gepresst, trug er an grünseidener Schnur ein blitzendes Patronentäschchen quer über die Brust. Der Dolch steckte kokett in seiner Brusttasche und in der Hand hielt er das geladene englische Prachtgewehr. Während er eine Tasse heißen Kaffees hinunterstürzte, begab ein Schäfer sich in das eingehegte Terrain, um das für den Ritt bestimmte Pferd zu satteln und zu zäumen. Orso und seine Schwester folgten ihm. Da sahen sie, wie das von dem Schäfer festgehaltene Pferd sich plötzlich aufbäumte. Es fürchtete wohl, dass seinem anderen Ohre dasselbe Unheil drohe und sich unter schrecklichem Gewirr loszureißen suchte. »Was gibt es da?« rief Orso dem Hirten zu. »O, seht doch, Ors Anton«, antwortete dieser unter tausend Flüchen und Verwünschungen. »Was ist denn passiert?« fragte Columba. Alle gingen nun auf das Pferd zu, und wie man die blutende Wunde am Ohr gewahrte, war die Überraschung und Empörung allgemein. Denn das Pferd seines Feindes zu verletzen, bedeutet für den Korsen dreierlei zugleich. Rache, Herausforderung und Todesdrohung. Nur ein Flintenschuss kann solche Schandtat sühnen. Obgleich Orso infolge seines langjährigen Aufenthaltes auf dem Kontinent das Ungeheuerliche der Beleidigung vielleicht nicht ganz so stark empfand, wie ein anderer Korse es aufgefasst hätte, so würde er doch, falls gerade ein Barrichianer zur Stelle gewesen wäre, gewiss augenblicklich Rache genommen haben für eine Beschimpfung, an der er begreiflicherweise seinen Feinden Schuld gab. »Die elenden Feiglinge«, rief er, »anstatt mir von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten, vergreifen sie sich an einem wehrlosen Tier.« »Worauf warten wir denn noch?« rief Columba stürmisch. »Sie provozieren uns, sie verstümmeln unsere Pferde. Und wir sollten ihnen nicht antworten? Seid ihr denn keine Männer?« »Rache, Rache«, antworteten die Hirten. »Wir wollen das blutende Pferd durch das ganze Dorf führen und das Barrichini-Haus erobern mit stürmender Hand.« »Unmittelbar an den Turm stößt eine Scheune mit Stroh gedeckt«, sagte der alte Polo Griffo. »Im Handumdrehen lasse ich sie aufflammen, lichterloh.« Ein anderer schlug vor, sich für den Ansturm der Leitern des Kirchturms zu bemächtigen. Ein dritter, man solle mit einem großen, für einen Neubau bestimmten Balken, der gerade auf dem Platze lag, die Türen der feindlichen Festung einrennen. Und Columba verhieß allen ihren Parteigängern ein vor der kriegerischen Aktion zu schlürfendes großes Glas Anislikör. Leider, oder vielmehr glücklicherweise, wirkte auf Orso die an dem armen Ross verübte Grausamkeit nicht ganz so, wie Columba es erwartet hatte. Allerdings zweifelte er nicht daran, dass die empörende Verstümmelung das Werk eines seiner Feinde sei. Und speziell den Orlanduccio hatte er in Verdacht. Aber keineswegs war er der Meinung, dass dieser von ihm durch einen Faustschlag gezüchtigte junge Mann seine Schande dadurch getilgt habe, dass er einem Pferde das Ohr zerschnitt. Im Gegenteil. Der ebenso widerwärtige wie lächerliche Racheversuch vermehrte die Geringschätzung, die Orso für seine Feinde empfand. Und er neigte sich jetzt der Ansicht des Präfekten zu, dass solche Leute einer chevaleresken Erledigung von Streitigkeiten nicht würdig seien. Und so erklärte er denn seinen bestürzten Anhängern gebieterisch, dass sie unter Verzicht auf alle pittoresken Heldentaten ruhig warten müssten, bis die Justiz, deren Vertreter sehr bald erscheinen würden, ihr Urteil gesprochen habe zur Sühne für das verwundete Pferdeohr. »Ich bin es, der hier zu befehlen hat«, rief er strengen Tones. »Ich verlange, dass man mir gehorche. Und wer noch weiterhin von Mord und Brand zu sprechen wagt, der sehe sich vor, dass ihm nicht etwa selbst dieses Schicksal blühe. Und nun rasch, man sattle mir den Grauschimmel.« »Was? Orso«, sagte ihn beiseite ziehend Columba, »ihr wollt diesen Schimpf wirklich so einfach hingehen lassen? Zu Lebzeiten des Vaters hätten die Barrichini niemals eine solche Schandtat gewagt. Es ist Sache der Gendarmen und der Gefängniswärter, diese Feiglinge zu bestrafen. Aber merke dir wohl, Schwester, Wenn ich bei meiner Rückkehr finden sollte, dass irgendeine Demonstration gegen die Barricini gemacht worden ist, so würde ich es nie und nimmer verzeihen.« Und in sanfterem Tone fügte Orso hinzu: »Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass ich mit dem Colonel und seiner Tochter zurückkomme. Lass Zimmer für sie in Ordnung bringen und sorge für ein gutes Mahl. Mut zu haben ist gewiss etwas sehr Schönes. Aber eine Frau muss auch ihr Haus instand zu halten wissen. Komm, gib mir einen Kuss und sei verständig. Sieh, da ist der Graue schon reisefertig.« »Also«, sagte Columba, »ihr dürft nicht so allein aufbrechen.« »Ich brauche niemanden«, erwiderte Orso. »Und ich garantiere dir feierlich, dass man mir nicht das Ohr abschneiden wird.« »Och, in Kriegszeiten lasse ich euch nicht ohne Begleitung auf Reisen gehen. Kommt, Polo, Griffo und Memo, nehmt eure Gewehre, ihr sollt meinen Bruder begleiten.« Nach einem ziemlich lebhaften Wortwechsel musste Orso sich mit dieser Eskortierung einverstanden erklären. Dann machte er sich auf den Weg. Schon waren sie weit von Pietranera, als beim Übergang über einen Bach, der sich in einem Sumpfe verlor, der alte Polo mehrere Schweine bemerkte, die behaglich im Schmutz liegend sich gleichzeitig der Sonne und des frischen Wassers erfreuten. Er nahm das Fetteste aufs Korn und tötete es durch einen wohlgezielten Kopfschuss. Die Kameraden des Toten flohen mit erstaunlicher Schnelligkeit und entkamen ins Dickicht, obwohl nun auch der andere Schäfer auf sie schoss. »Ihr Idioten«, schrie Orso, »ihr haltet diese braven Säue für Wildschweine.« »Durchaus nicht, Ors Anton«, antwortete Polo, »aber diese Herde gehört dem Advokaten.« »Schurken, die ihr seid«, brüllte Orso, rasend vor Wut, »macht euch davon, ich brauche euch nicht. Ihr seid nur gut zum Kämpfen mit Schweinen. Wer mir noch weiter zu folgen wagt, dem schlage ich den Schädel ein.« Bestürzt sahen die beiden Schäfer einander an. Orso gab seinem Pferde die Sporen und verschwand. »Und für solche Leute sollen wir uns einsetzen«, sagte Polo zu seinem Gefährten. »Der Colonel, sein Vater, ist böse auf dich geworden, weil du einmal auf den Advokaten gezielt hast. Dumm genug, von dir nicht zu schießen. Und der Sohn, du siehst, was ich für ihn getan habe, er spricht davon, mir den Schädel einzuschlagen. Dergleichen scheint man auf dem Kontinent zu lernen, Memo.« »Ja. Und wenn man erfährt, dass du die Sau totgeschossen hast, so macht man dir den Prozess und aus Anton wird absolut nichts tun zu deinen Gunsten. Ein Glück nur, dass kein Mensch dich gesehen hat.« Eine kurze Beratung führte die empörten Schäfer zu der Erkenntnis, dass es am vernünftigsten sei, das Schwein in ein Sumpfloch zu werfen. Dieser Entschluss wurde in die Tat umgesetzt. Jedoch nicht, ohne dass ein jeder sich einige gute Stücke abgeschnitten hätte von dem unschuldigen Opfer des Zwistes der Familien della Rabbia und Barricini.